Lysistrate von Aristophanes, übersetzt von Ludwig Seger. Personen: Lysistrate, Kalonike, Myrine aus Athen, Lampito aus Sparta, ein Ratsherr, sechs Frauen, Kinesias, Herold, Spartaner, Athener, Sklave, Chor der athenischen Frauen und Männer, Nebenchor der Spartaner, stumme Personen, Frauen, Sklaven, die Göttin der Versöhnung. Erste Szene, Straße von Athen in der Nähe der Akropolis. Lysistrate, Kalonike, Myrine, Lampito und andere Frauen. Lysistrate, allein. Ja, wären sie zum Pans, zum Bakchos-Tempel bestellt, zur Kolias oder Genetylis, da wär von Pauken hier nicht durchzukommen. Jetzt ist nicht eine Frau noch auf dem Platz. Kalonike tritt auf. Da kommt doch meine Nachbarin heraus. Willkommen, Kalonike. Kalonike, dank dir, Liebe, so finster, so verstört, Lysistrate, die Runzeln auf der Stirne stehen dir nicht. Lysistrate, ach, Kalonike, sieh, mir brennt das Herz voll Ärger, bin ich über uns, uns Weiber, dass wir beim Männervolk verrufen als nichts nutzig. Kalonike, gegen das Publikum, und bei Zeus, das sind wir auch. Lysistrate, es war doch ausgemacht, wir wollen hier uns treffen, wichtige Dinge zu beraten, nun schlafen sie und kommen nicht. Kalonike, sie kommen gewiß, mein Herz. Ein Ausgang macht bei Frauen sich nicht so leicht, man muß den Mann bedienen, die Knechte wecken, muß das Kind zurecht erst legen, sauber waschen und es füttern. Lysistrate, ei, andere Dinge zehnmal wichtiger gibt's hier zu tun. Kalonike, ei, sag mir doch, lieb Herzchen, was ist's, wozu du uns hierher beriefst? Wie ist das Ding gestaltet? Lysistrate, groß. Kalonike, auch dick? Lysistrate, auch dick. Kalonike, wie? Und da zögern wir zu kommen? Lysistrate, nicht so, da wären wir wohl schnell beisammen, nein, ausgespürt hab ich ein Ding und schlaflos mich manche Nacht damit herumgewälzt. Kalonike, war schön das Ding, mit dem du dich gewälzt? Lysistrate, so schön das Wohl und Weh von Hellas jetzt in unsern, in der Frauen Händen liegt. Kalonike, der Frauen? O weh, da währt der Spaß nicht lang. Lysistrate, in unsern Händen ruht des Landes Schicksal, ob wir verloren, die vom Peloponnes. Kalonike, beim Zeus, die lassen wir verloren sein. Lysistrate, und die Böoter all zugrunde gehen. Kalonike, nicht all, ich hoff, die Aale nimmst du aus? Lysistrate, von den Athenern sag ich nichts dergleichen beileibe, so was trau mir ja nicht zu, wenn aber hier die Frauen zusammenkämen, die von Böotien, die vom Peloponnes und wir einig könnten Hellas retten. Kalonike, ach geh, was werden wir Frauen vernünftiges tun, ruhmvolles, aufgeputzt mit Blumen sitzen wir da, geschminkt im safrangelben Schal, mit Bänderschuhen und kimbrischen Schleppkleidern. Lysistrate, das eben ist's, was Rettung uns verspricht, die gelben Schals, die Bänderschuh, die Salben, die Schminke, die durchsichtigen Gewänder. Kalonike, wie das? Lysistrate, kein Mannsbild, so da lebt, soll mehr den Spieß erheben wider seinesgleichen. Kalonike, gleich lass ich einen Safranschal mir färben. Lysistrate, zum Schilde greifen. Kalonike, top, ich trag ein Schleppkleid. Lysistrate, noch ziehn ein Schwert. Kalonike, ich kauf mir Bänderschuh. Lysistrate, und trotzdem sind die Weiber noch nicht da? Kalonike, geflogen hätten sie da kommen müssen. Lysistrate, gib acht, die machen's wieder gut athenisch, alles getan, nur leider stets zu spät. Auch von der Küste keine da, noch keine von Salamis. Kalonike, die sind doch früh am Tag schon frisch und flink am Mast und tummeln sich. Lysistrate, auch die Achaner-Frauen, die ich zuerst vor allen hier zu sehen geglaubt, sie kommen noch nicht. Kalonike, und doch hat Frau Theagenes die Hekate befragt, um herzukommen. Doch sie, da kommen schon etwelche, ei, und wieder andere dort, potz, potz, wo kommen die her? Lysistrate, von Myrinus. Kalonike, von Myrren riech ich nichts, ein Mistbeet duftet mir entgegen. Myrine und andere Frauen treten auf. Ei, kommen wir zu spät, Lysistrate? Du schweigst? Lysistrate, nein, Myrine, das ist nicht recht, dass du so spät kommst bei so wichtigen Dingen. Myrine, ich suchte meinen Gürtel lang im Finstern, doch ist das Ding so dringend, sag's uns gleich. Lysistrate, ich denke doch, wir warten noch ein Weilchen, bis aus Böotien und dem Peloponnes die Frauen da sind. Myrine, nun, ich bin's zufrieden. Ei, siehst du dort, da kommt schon Lampito. Lampito und mehrere andere Frauen treten auf. Ei, liebe Spachterin Lampito, willkommen, wie schön du bist, wie strahlend, süße Freundin, welch frisch Gesicht, wie strotzt dein Leib von Kraft, du wirktest einen Stier. Lampito, bim Donner ja, drum Toni brav und schlade Füß recht a des Fütle. Lysistrate, sie betastend, was hast du da für dralle, runde Brüste? Lampito, no, leut mi gar, i bi keis Opfertier. Lysistrate, das junge Weibchen da, wer ist denn die? Lampito, es fürnehm's überfalsch, bim Tanner, die schund wo Böotien. Lysistrate, ei, Böoterin, schön ist dein Unterland. Kalonike, o freilich ja, und säuberlich gejätet und gerupft. Lysistrate, und wer ist die? Lampito, mei Seel, das ist de Bravi, die schund wo Korinth. Lysistrate, sie betastend, o ja, ne Brave, man kennt die Vögel an den Federn schon. Lampito, wer hätte all das Überfolsch hierher, Üglade? Lysistrate, ich. Lampito, so säg, was wollst de jetz, wo ist da zähme? Myrine, ja doch, liebes Weibchen, trag vor, was du uns Wichtiges hast zu sagen. Lysistrate, sogleich, nur eine kleine Frage müsst ihr mir erlauben. Myrine, frage, was du willst. Lysistrate, verlangt euch nach den Vätern eurer Kinder, die noch im Feld sind, nie? Ich weiß, nicht eine von euch hat ihren Mann bei sich daheim. Kalonike, 5 Monate ist mein Mann schon fort, der Ärmste, in Thracien, um auf Eukrates zu achten. Lysistrate, der mein in Pylos über 7 Monde. Lampito, und Münne, schon der Heinisch aus dem Lager, grad packt er wieder auf und geit i Krieg. Lysistrate, die Buhler auch sind rein wie weggeblasen. Seit die Milesier uns verraten, kam mir kein achtzölliger Tröster mehr vor Augen. Ein Notknecht nicht einmal, ein Lederner. Sagt, würdet ihr nun wohl, wenn ich das Mittel euch sag, dem Krieg ein Ende machen? Marine, ich bei Gott sogleich, und müsste ich meinen Rock versetzen und das Geld noch heut vertrinken. Kalonike, und ich zur Butte ließ ich gleich mich spalten und gäb die eine Hälfte gern dafür. Lampito, was? Mir wär der Taigetos nit zu höch, wenn i der Friede numme fänd dacht obe. Lysistrate, nun hört, ich will's euch länger nicht verhehlen. Wir Frauen müssen, wollen wir die Männer im Ernst zum Frieden zwingen, künftig uns enthalten. Marine, wessen? Lysistrate, könnt ihr euch entschließen? Marine, wir werden's tun, und wär es unser Tod? Lysistrate, feierlich. Der Männer müssen wir uns streng enthalten. Bewegung unter den Weibern. Was wendet ihr euch ab? Wo wollt ihr hin? Was schüttelt ihr die Köpfe und beißt die Lippen? Wie? Ihr verfärbt euch, wischt euch Tränen ab, sprecht. Wollt ihr oder nicht? Was habt ihr vor? Marine, das tu ich nicht. Nein, lasst dem Krieg den Lauf. Kalonike, mein Seel, auch ich nicht, lasst dem Krieg den Lauf. Lysistrate, so sprichst du jetzt, du Butte, eben erst noch wolltest du dich gern halbieren lassen. Kalonike, sonst alles, alles, was du willst, ich geh durch Feuer dir, nur lass den teuern mir, Lysistrate, ich kann nicht, Liebste, nein. Lysistrate, zu einer andern Frau. Und du? Frau, auch ich. Durchs Feuer geh ich lieber. Lysistrate, o durch und durch verbot ist dies Geschlecht. Kein Wunder, macht man Trauerspiel aus uns. Poseidon und der Kahn, so sind wir alle. Doch du, spartanische Freundin, wenn nur du mir bleibst, wir beide setzen's doch noch durch, schlag dich zu mir. Lampito, das ist wie Gott verflucht, mir schad doch ohne Schilder nit in des Bett, sind nach. Nu, wes nit anders ist, es muss Friede geh. Lysistrate, bittend, o liebste du, das einz'ge Weib von allen. Marine, und wenn wir nun, was Gott verhüt, uns wirklich enthielten, brächten wir's dadurch denn eher zum Frieden? Lysistrate, bei Demeter, ganz gewiss, wir sitzen hübsch geputzt daheim, wir gehen im Florkleid von Amogos, halb entblößt, mit gerupfter Schoß vorbei an ihnen. Die Männer werden brünstig, möchten gern, wir aber kommen nicht, rund abgeschlagen. Sie machen Frieden, sag ich euch, und bald. Lampito, schon hätt der Menelaus, der blutte Lena, des Forume geseh, so geit er des Schwert grad weg. Marine, und wenn die Männer dann uns sitzen lassen, Lysistrate, dann folgt dem Rate des Ferekrates und schinde den geschundenen Hund. Marine, dumm Zeug, solch Affenspiel, und wenn sie uns zur Kammer ziehen mit Gewalt, Lysistrate, dann hältst du dich am Pfosten. Marine, und wenn er schlägt, Lysistrate, dann mach's ihm, aber schlecht. Wo man Gewalt braucht, ist die Lust nicht groß. Verleid es ihm auf jede Art. Er lässt dich schon in Ruh, Der Mann hat keine Freude, wenn ihm das Weib nicht gern zu willen ist. Marine. Nun, wenn ihr meint, wir stimmen auch dafür. Lampito. Mir weide Üsimanne scho rangiere, dass sie der Friede halte, wie sich's gehört. Doch hie zu Athen, wer wird das Hudelwolch bakene, dass sie nicht der Löhle mache? Lysistrate, wir setzen's hier schon durch, sei ohne Sorge. Lampito, es gibt nüt Druss, wenn sie genug noch Schiff anschaffe oder das Goldi Hüffe auf der Burg da lüt. Lysistrate, auch dafür ist aufs Beste schon gesorgt. Wir werden heute noch die Burg besetzen. Die ältesten Frauen sind schon beordert, während wir hier verhandeln, scheinbar um zu opfern, hinaufzusteigen und die Burg zu nehmen. Lampito, das ach, gewirr mir, du hast recht, es wird schon gar. Lysistrate, nun, Lampito, so lass uns gleich den Eid des Bundes schwören, heilig, unverbrüchlich. Lampito, so sagt der Eid is vor, mir schwere nache. Lysistrate, wo ist die Skytin? Ein bewaffnetes Weibsbild tritt vor. Du, was glotzt du hin? Leg auf den Rücken deinen Schild hierher, gebt mir das Opfer her. Kalonike, Lysistrate, was wird das für ein Schwur? Lysistrate, wir schwören auf den Schild, so hör ich stets im Äschylos, schlachtend ein Schaf. Kalonike, nein, nein, Lysistrate, nicht auf den Schild, wenn sich's um Frieden handelt. Lysistrate, wie soll der Schwur denn sein? Kalonike, wär nur zu kriegen ein Schimmel, um zum Eid ihn abzuschlachten. Lysistrate, wozu das weiße Pferd? Kalonike, wie schwören wir denn sonst? Lysistrate, das will ich, wenn du willst, dir sagen, in mächt'gen schwarzen Humpen drehen wir um, schlachten ein, Fass voll Tasierwein und schwören, nie komm ein Tropfen Wasser in den Humpen. Lampito, das ist ein Eid, da gewalt mir ganz meineidig. Lysistrate, so schafft den Humpen und das Fass heraus. Eine Sklavin bringt beides. Kalonike, ei, liebe Frauen, ist das ein Riesenhumpen, ne wahre Lust ist's, nur ihn anzufassen. Lysistrate, zur Sklavin. Nun reich ihn her und gib mir doch den Schafbock. Betend. Nimm, Peito, du und du, Pokal des Bundes, dies Opfer gnädig auf und hold den Frauen. Kalonike, schön ist die Farbe, herrlich springt das Blut. Lampito, bim hell. Es schmeckt wie feierli urösli. Lysistrate, lasst mich zuerst nun schwören, liebe Frauen, fasst den Humpen. Kalonike, bei Aphrodite, nein, wir müssen losen. Lysistrate, komm, Lampito, fasst all den Humpen an, und eine spricht für euch den Eid mir nach, und ihr bekräftigt dann zugleich den Schwur. Alle berühren den Humpen, nie soll ein Buhler noch ein Ehemann. Kalonike, nachsprechend, nie soll ein Buhler noch ein Ehemann. Lysistrate, mir nahen mit steifer Rute, sprich doch nach. Kalonike, zögernd, mir nahen mit steifer Rute. Weh, mir brechen die Knie zusammen. Ach, Lysistrate, Lysistrate, zu Hause will ich sitzen unberührt. Kalonike, zu Hause will ich sitzen unberührt. Lysistrate, im gelben Schal geschminkt und schön geputzt. Kalonike, im gelben Schal, geschminkt und schön geputzt. Lysistrate, will meinen Mann in helle Flammen setzen. Kalonike, will meinen Mann in helle Flammen setzen. Lysistrate, und nie so viel an mir mich ihm ergeben. Kalonike, und nie so viel an mir mich ihm ergeben. Lysistrate, und wenn er mit Gewalt mich zwingen will. Kalonike, und wenn er mit Gewalt mich zwingen will. Lysistrate, verderb ich ihm den Spaß und rühr mich nicht. Kalonike, verderb ich ihm den Spaß und rühr mich nicht. Lysistrate, streck auch zur Decke nicht die Perserschuh. Kalonike, streck auch zur Decke nicht die Perserschuh. Lysistrate, spiel nicht die Löwin auf der Käseraspel. Kalonike, spiel nicht die Löwin auf der Käseraspel. Lysistrate, halt ich mein Wort, dann labe mich der Humpen. Kalonike, halt ich mein Wort, dann labe mich der Humpen. Lysistrate, und brech ich's je, so füll er sich mit Wasser. Kalonike, und brech ich's je, so füll er sich mit Wasser. Lysistrate, beschwört ihr alle dies? Alle, bei Zeus, wir schwören. Lysistrate, nun denn, den Weitrunk. Gießt das Trankopfer aus und trinkt. Kalonike, lass auch mir was übrig, damit wir gute Freunde sind und bleiben. Der Humpen geht herum, Weibergeschrei hinter der Zähne. Lampito, was gehört mir Juchzke? Lysistrate, wie ich euch gesagt, die Weiber haben schon die Burg der Göttin genommen. Geh nun, liebe Lampito, und bringe du bei euch die Sache in Ordnung, und diese, die übrigen spartanischen Frauen, lässt du hier bei uns als Geiseln. Lampito ab. Wir gehen hinein mit denen in der Burg, vereinigt fest die Tore zu verrammeln. Kalonike. Ja, aber glaubst du nicht, die Männer werden bald gegen uns marschieren? Lysistrate. Pah, was tut's? Lass sie nur kommen, Feuerbrände schwingen und drohen. Sie bringen dieses Tor nicht auf, es sei denn, dass sie unserm Pakt sich fügen. Kalonike. Bei Aphrodite, nein, man hieß umsonst uns Frauen, unbändig ja und unbezwinglich. Alle ab.